Leute ab in euren Herzen. Ich verändere die Welt, das heißt Revolution. Ich mach es mit dem Mike, beherrscht die Evolution. Ich will, dass sich heute alle hier vereinigen, Gangster, Politiker und alle so gepeinigten. Wir gehen ab jetzt gemeinsam, ich zeig euch auch den Weg aus dem Tal der Tränen, komm mit, es tut nicht weh. Bin für alles gewappnet, lass die Sonne wieder scheinen. Die Herzen der Menschen werde ich befreien. Ich bin das Lachgas für eure verbitterten Seelen. Will wieder Liebe sehen auf diesem Planet. Ich will auf jeden Zahn, ich brauch keine Waffe. Ich geh den Weg der Liebe, kämpfe bis zum Schluss. Doch lass mir meine Linie überspringen. Hürden wie Felsen und Täler, sitz dafür ein wie Nelson Mandela. Ich bin der Mann, der die Politik durchschaut hat. Ein paar Dollar unterm Tisch und schon gibt's einen neuen Auftrag. In den Chefetagen wird geflüstert, das nennt man Gentleman Agreement. Auf Kosten der Steuerzahler vom Kuchen verdient. Ist doch so, oh. Ey, es war doch immer so, oh. Revolution. Deine Faust in der Luft. Revolution. Leiden ist jetzt Schluss. Revolution. Halt doch das Liebe regiert. Revolution. Bald kann uns nichts mehr passieren. Yes. Revolution beginnt im Herzen. Und wir fangen damit an. Feminal MC. Ein kleiner Mann in der Masse, viel zu einsam. Kannst nichts bewegen, willst sowieso kein Streit mehr haben. Hör auf mich, dann wirst du noch weniger an Leiter tragen. Egal, was sie alle sagen, ich werd am Ende kleiner. Bin doch nur ein kleiner Poet, der die Welt auf den Kopf umdreht. Sie auf Fehler untersucht, doch ohne böses Blut. Ich will nur, dass du es versuchst. Befreie dich von dem Fluch, der uns alle hier auf Schritt und Tritt verfolgt. Ich bin dein Freund, wenn dein Glaube davon zeugt. Das Lächeln den bösen Geistern den Verstand raubt. Es ist ein Traum, wie die Liebe alles besiegt. Es ist kaum in Worte zu fassen, wenn die Massen sich bewegen. Du liebst mir ein Herz, egal ob Sonne scheint, auch bei Leben. Du liebst mir ein Herz, oder Leid, du weißt, Gefühle sind das Wichtigste. Das ist nicht nur, was du tust, dann tust du auch das Richtige. Hör auf mich, folg dem Licht, folg dem, was Gott dir gesagt hat. Lern aus deinen Träumen, auch wenn es so lange an dir genagt hat. Es ist eine andere Dimension, die wir noch nicht verstehen. Telepathie hat Grenzen, doch Liebe kann sie übergehen. Talking about the revolution. Talking about the revolution. I'm just talking about the revolution. I'm talking about the revolution. Revolution! Halt deine Faust in der Luft. Revolution! Leiden ist jetzt Schluss. Revolution! Zeig doch, dass Liebe regiert. Revolution! Bald kann uns nichts mehr passieren. Revolution! Halt deine Faust in der Luft. Revolution! Denn im Leiden ist jetzt Schluss. Revolution! Zeig doch, dass Liebe regiert. Revolution! Bald kann uns nichts mehr passieren. Würde Sport ist wie armungsfrei. Lass deine Tränen nicht dein Leben schreiben. Vorbei mit der Regenzeit. Sehen die Liebe in jedem Stein. Komm und sei kein Pflegefall. Wir machen gemeinsam die Regeln kalt. Komm, ich setz die Segel weit. Für die Freiheit sein. Komm, es gibt nur ein Gesetz. Folg deinem Herz und kein Geschwätz. Sei ein Anarchist und hab trotzdem noch Respekt. Oh, gib mir ein Prädikat. Ruhe, was dein Herz dir sagt. Du hast wohl vergessen, wer dir einfach von allem gab. Talking about the revolution. Talking about the revolution. I'm just talking about the revolution. My revolution. Talking about the revolution. Talking about the revolution. Talking about the revolution. I'm just talking about the revolution. Your revolution. Talking about the revolution. Gemini, alles klar, Mann.